Die Erde hat euch wieder, so wie sie euch kennt. Harte Männer, harte Lieder, die Parolen voll im Trend. Die Erde hat euch wieder, und in der vorgehaltener Hand kämpft ihr voll Idioten für euer Land. Wirklich erwachsene Waren, oder wollt ihr nur mit Kohle sehen?